بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir sind stehen geblieben beim 124. Hadith, immer noch mit dem Thema der Reinheit. Und jetzt wollten wir uns ein paar weitere Hadithe anschauen. Zunächst einmal über Muawiyah radiallahu anhu in Bezug auf den Wudu des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Abu al-Azhar al-Mughira ibn Farwa und Yazid ibn Abi Malik berichten, dass Muawiyah radiallahu anhu den Wudu für die Leute auf die Art vollzog, wie er es den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam tun gesehen hatte. Als er zum Kopf kam, nahm er eine Handvoll Wasser. Er nahm es mit seiner Linken entgegen und goss es in die Mitte seines Kopfes, sodass es heruntertropfte oder fast heruntertropfte. Dann strich er von der Vorderseite seines Kopfes nach hinten und von hinten wieder nach vorne. Al-Walid erzählte uns, also diese Überlieferung zum Beispiel jetzt weist darauf hin, dass er quasi nicht gestrichen hat, sondern eine Hand von Wasser genommen hat, und das ist ja schon Waschen. Das ist ja schon Waschen, ja. Und die meisten Überlieferungen, wie ihr gesehen habt, reden vom Streichen, und auch der Koran Karim redet eindeutig vom Streichen. Und das ist auch die Sunna, dass man streicht und nicht, dass man wäscht. Nur wenn man wäscht, hat man erstens die Sunna nicht praktiziert, aber man hat mehr gemacht, als man von einem eigentlich verlangt worden ist. Deswegen würden wir nicht unbedingt sagen, dass deswegen der Wudu ungültig ist, ja, weil das Waschen beinhaltet ja das Streichen, das ist ja mehr als nur Streichen. Und vielleicht hat das der Prophet gemacht, um zu zeigen, dass es erlaubt ist, aber Sunna ist, dass man streicht, worauf der Koran deutlich hinweist. Al-Walid erzählte uns dieselbe Begebenheit mit demselben Isnad. Er sagte, er wusch sich jeden Körperteil dreimal. Seine beiden Füße wusch er nicht in einer bestimmten Anzahl. Und diese Überlieferung weist darauf hin, deutlich, dass das Waschen der Körperteile, wie wir auch schon gesehen haben im Hadith von Abdullah ibn Zayd, wo er sich die Hände nur zweimal gewaschen hat bis zu den Ellbogen, dass das Waschen, dass die Anzahl nicht bei jedem Körperteil gleich sein muss. Also Sunna ist es dreimal zu waschen, jedes Körperteil, das man wäscht. Aber sollte man eins einmal waschen, die andere zwei und andere dreimal, ist der Wudu trotzdem gültig. Ar-Rubayya, die Tochter von Mu'awwidh ibn Afra, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte uns zu besuchen. Er sagte, gieß mir das Wasser für den Wudu. Hiernach erwähnte sie die Art und Weise, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu zu verrichten pflegte. Sie sagte dabei Folgendes: Dann wusch er seine beiden Hände dreimal und sein Gesicht auch dreimal. Dann spülte er Mund und Nase einmal aus und wusch seine Arme jeweils dreimal. Dann strich er zweimal über seinen Kopf, zuerst über den hinteren Teil des Kopfes und dann über den vorderen Teil. Dann strich er über seine beiden Ohren, sowohl die Außen- als auch die Innenseiten. Dann wusch er seine beiden Füße jeweils dreimal. Was vielleicht neu ist an dieser Stelle, dass es heißt, dann strich er zweimal über seinen Kopf. Aber wir sehen, was ist mit zweimal gemeint? Der hintere Teil einmal und der vordere Teil einmal. Ja? Und deswegen ist es in Wirklichkeit auch nur einmal gestrichen. Aber die Anzahl oder die Art und Weise, wie man das beschreibt, der eine sagt zweimal, der andere sagt einmal. Und auch wenn man gemäß der Sunna, wie wir gelernt haben, vom Hadith von Abdullah ibn Zayd vorne beginnt und nach hinten gelangt und wieder zurück, wird das manchmal als einmal gewertet und manchmal als zweimal gewertet. Aber möglicherweise ist es einmal, weil man hat nur einmal Wasser, nur seine Hände einmal feucht gemacht. Wallahu a'lam. Ishaq ibn Ismail erzählte uns, er sagte, diesen Hadith hat uns Sufyan über Ibn Aqil berichtet. Er erzählte manches inhaltlich anders als Bishr, das heißt anders als die vorige Überlieferung. Und darin heißt es, er sagte, er spült Mund und Nase dreimal aus. Und das haben wir gesagt, das weist darauf hin, dass er insgesamt dreimal Wasser geschöpft hat. und nicht vielleicht sechsmal, wie man vielleicht vermuten könnte. Aber in der vorigen Überlieferung hieß es ja, dann spülte er Mund und Nase einmal aus. So ist es ja in der vorigen Überlieferung. Ja. Ja. Und deswegen, das zeigt auch, dass man die Überlieferung alle betrachten muss. Ja. Nicht nur eine Überlieferung betrachten muss. Nur die eine Schrift würde man sagen, es ist Sunnah Wind. Dieses einmal Waschen von Mund und Nase, das ist nicht sicher, dass der Prophet es nur einmal gemacht hat. Das hat der eine so überliefert. Aber beim anderen Überlieferungsweg, beim gleichen Hadith heißt es dreimal. Und deswegen der Gelehrte schaut jetzt, was ist wahrscheinlicher, wie es wirklich gewesen ist. Ja? Und wir haben ja viele andere Hadith schon gesehen, wo es eindeutig dreimal heißt. Aber wir sagen gleichzeitig, sollte es einmal nur sein, sollte es nur einmal der Fall gewesen sein, ist es natürlich auch erlaubt. Warum? Weil das Waschen von Mund und Nase ist sowieso eine Sunna des Wudu. Und wenn man sie statt dreimal nur zweimal macht oder nur einmal macht oder sogar ganz weglässt, ist der Wudu trotzdem gültig. Warum? Weil das Waschen des Gesichtes ist Fard. Ja, steht im Koran Karim. Aber das Ausspülen von Mund und Nase ist eine freiwillig gute Tat. Al-Rubay'a, die Tochter von Mu'awad ibn Afra, sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu bei ihr vollzog. Dabei strich er über seinen gesamten Kopf, indem er für jeden Teilbereich beim Haaransatz begann und zum Ende der Haare strich, sodass die Frisur nicht verändert wurde. Ja? Und das weist darauf hin, dass er auch nicht unbedingt jetzt zu fest gedrückt hat. Ja? Weil es geht einfach um das Streichen. Fertig. Ich muss nicht mit meiner Hand so drücken, dass ich an die Kopfhaut gelange. Das dazu bin ich nicht verpflichtet worden. Wallahu a'lam. Al-Rubay'a, die Tochter von Mu'awad ibn Afra, sagte, ich sah, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzog. Er strich über seinen Kopf, sowohl vorne als auch hinten, wie auch über die beiden Schläfen und über seine beiden Ohren einmal. Dass er über seine beiden Ohren einmal strich, weist darauf hin, dass das zum Kopf gehört. Warum? Weil der Kopf einmal auch nur gestrichen wird. Al-Rubay'a sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem an den Armen haften gebliebenen Wasser über seinen Kopf strich. Das bedeutet, dieser Hadith bedeutet, nachdem der Prophet alaihi wasallam man wäscht ja erstmal sein Gesicht, dann seine Hände bis zu den Ellenbogen, so jetzt ist die Hand noch feucht. Muss ich jetzt neues Wasser schöpfen, beziehungsweise meine Hände doch mal feucht machen und danach über den Kopf streichen? Oder reicht es, die feuchte Hand noch zu verwenden, ohne nochmal neu Wasser zu schöpfen? Und die Antwort lautet, es reicht, die feuchte Hand zu nehmen. Warum? Weil Allah hat von uns verlangt, über den Kopf zu streichen und das habe ich getan. Er hat nicht gesagt, streich über deinen Kopf mit neuem Wasser. Hat er nicht gesagt. Okay. Und das ist auch ein Beweis für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, Wasser verliert seine Tahur-Eigenschaft nicht durch die Verwendung zum Wudu oder Ghusl. Okay. Weil wenn Wasser ihre Eigenschaft verwenden, wenn Wasser Tahar würde, nachdem es vorher Tahur war, dann wäre das hier nicht möglich, weil es ist ja für den Wudu schon verwendet worden. Al-Rubay'a, die Tochter von Mu'awad ibn Afra, sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Wudu seine Zeigefinger in seine Ohrlöcher steckte, sallallahu alaihi wasallam. Und das weist darauf hin, dass er dies gründlich machte, alaihi wasallam. Amr ibn Ka'b sagte, ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie er einmal über seinen Kopf strich, bis er zum Hinterkopf gelangte. Musaddad sagte, Musaddad ist einer der Überliefer. Ja, warum? Weil dieser Hadith wird von zwei Personen überliefert. Einer heißt Muhammad ibn Isa und einer heißt Musaddad. Okay? Und sie beide überliefern über den gleichen Lehrer, über Abdul Warith. So, und der andere Überliefer heißt es, er strich über seinen Kopf, indem er von vorne beginnt und nach hinten strich. Dabei strich er über die Außenseiten seiner beiden Ohren. Okay? Das weist darauf, dass das würde übereinstimmen mit der Ansicht von Ali ibn Abi Talib, wo er, dass er der Meinung war, dass die Innenseiten zum Gesicht gehören und die Außenseiten zum Kopf gehören. Ja. Musaddad sagte weiterhin, ich habe diesen Hadith Yahya erzählt, doch er leugnete ihn. Abu Dawud sagte, ich hörte Ahmad ibn Hanbal sagen, sie behaupten, dass Ibn Uyayna diesen Hadith leugnet. Und er sagte angeblich, was soll denn das? Talha überliefert über seinen Vater und dieser wiederum über seinen Großvater. Okay. Das ist also das ist Angelegenheit der Überlieferungskette des sogenannten Isnad. Für die für euch Arabisch ein bisschen lesen können, könnt ihr da oben den Isnad anschauen. Da heißt es Haddathana, das heißt uns hat erzählt, wer spricht? Abu Dawud spricht, ja. Uns hat erzählt. Was heißt uns hat erzählt? Das heißt, er war in einer Sitzung mit vielen Leuten und sein Lehrer Muhammad ibn Isa hat diese Sache erzählt, das ist ein Hadith. Aber er sagte, Haddathana Muhammad ibn Isa wa Musaddad, das heißt, sie beide haben uns erzählt. Also einmal war er in der einen Sitzung, der andere in der anderen Sitzung, beide haben gleich einen Hadith erzählt. Beide sagten, Haddathana Abdul Warith, beide haben gesagt, uns hat Abdul Warith berichtet von Layth, an Layth, von Talha ibn Musarrif, von seinem Vater, von seinem Großvater und dieser ist dieser Amr ibn Ka'b. Okay? Und dann geht der Hadith erst los. Ich sah den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und so weiter und so fort. So, und der Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sagt, dass Ibn Uyayna, dieser Imam Sufyan ibn Uyayna und Hadith gelehrter rahimahullah, er sagt, diese Form der Überlieferung, das ist unauthentisch. So etwas gibt es nicht. Talha ibn Musarraf über seinen Vater, über seinen Großvater. Und das ist eine Schwachstelle. Und deswegen hat er diesen Hadith quasi für daif erklärt. Das sind hadith-technische Feinheiten. Aber es gibt eben Sachen, die teilweise einfach falsch sind. Oder weil sie einfach, also falsch sind. Warum konnte so etwas falsch sein? Weil einfach diese Art der Überlieferung unmöglich ist. Wie zum Beispiel, wenn der eine, geboren wurde, nachdem der andere schon verstorben ist. Okay? Dann kann so eine Überlieferung gar nicht zustande kommen. Ja? Also wie wenn jemand erzählen würde, der Prophet Muhammad s.a.w. hat über seinen Vater überliefert, dass er das und das gesagt hat. Ja? Das kann nicht funktionieren. Ja? Und solche Sachen kommen in Hadithen, Überlieferungen teilweise vor und der Kenner, der weiß, wann wer gelebt hat und wer über wen überliefert hat, der weiß dann genau, das kann überhaupt gar nicht stimmen, die ist eine Schwachstelle. Okay. Und deswegen heißt es wortwörtlich im Arabischen, dass Ibn Uyayna gesagt hat, Ishada. Heißt hier wortwörtlich, Ishada. Ish heißt, was ist das? Ishada, Talha, an Abihi, an Jaddi. Talha überliefert über seinen Vater, über seinen Großvater, was ist das denn? So etwas gibt es nicht. طيب. Nächster Hadith, 133. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, sagte, ich sah, wie der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, den Wudu vollzog. Dann erwähnte er im gesamten Hadith, dass jeder Körperteil dreimal gewaschen wird. Außerdem sagte er, er strich nur einmal über seinen Kopf und seine Ohren. So. Und diese Überlieferung, wie ihr sehen könnt, ist daif jiddan, das heißt sehr schwach, wortwörtlich. Und das ist meistens der Fall, wenn in der Überlieferungskette irgendjemand ist, dem das Lügen vorgeworfen wird. Und hier sehen wir, ansonsten, die Überlieferung an sich ist unproblematisch, vom Inhalt her. Da gibt es nichts, was jetzt problematisch wäre, außer wenn man verstehen möchte, dass er jeden Körperteil, auch den Kopf sozusagen dreimal gewaschen hat. Wenn man das so verstehen wollte, dann wäre das problematisch. Aber ansonsten ist dieser Hadith unbekannt. Aber es heißt nicht alles, was inhaltlich in Ordnung ist, muss authentisch sein. Ja? Ich kann auch euch was erzählen, was in Ordnung ist, aber das ist unauthentisch. Ja? Es müssen ja zwei Sachen stimmen. Einmal, es muss dem Propheten es muss inhaltlich stimmen und es muss auch dem Propheten zugeschrieben werden können anhand einer authentischen Überlieferungskette. Dann heißt es im nächsten, da seht ihr oben, da steht Sahih, bis auf den Teil, dass er die Stellen, an denen die Tränen entlang fließen, wusch. Tirmidhi sagte Hassan. Wie heißt Überlieferung? Abu Umamah berichtet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu zu vollziehen pflegte. Da fehlen diese Zeichen beim Wudu. Dabei sagte er, Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte die Stellen zu waschen, wo die Tränen herunterlaufen. Und wie heißt es? Der Gelehrte sagt hier, dass diese Stelle des Hadithes, dieser Teil des Hadithes, ist unauthentisch. Und er sagte, die beiden Ohren gehören zum Kopf dazu. Das ist noch Teil der Überlieferung. Ja? Dieser Teil der Überlieferung, der wird über viele Sahaba überliefert, dass die beiden Ohren zum Kopf dazu gehören. Und was heißt das? Das bedeutet, genauso wie du über den Kopf streichst, sollst du auch über die Ohren streichen und nicht die Ohren waschen. Suleiman ibn Harb sagte, das sind die Worte von Abu Umama. Das heißt, die beiden Ohren gehören zum Kopf dazu. Qutaiba sagte, Hammad sagte, ich weiß nicht, ob das mit den Ohren Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind oder von Abu Umama. Ja? Und hier sehen wir, das ist auch eine bekannte Problematik manchmal, dass bei Überlieferungen nicht immer klar ist, die Aussage, wer hat die jetzt getroffen. Okay? Denn bei der Überlieferung war es damals nicht so wie heutzutage, wenn man ein Buch schreibt, macht man Zeichensetzungen und Anführungsstriche auf und Anführungsstriche zu. Und wenn in einer direkten Rede eine andere direkte Rede kommt, dann macht man andere Formen der Anführungsstriche. Bei den Arabern, das alles gab es nicht. Und bis heute wird das sehr, sehr, sehr, sehr, sehr locker gesehen. Und dadurch passieren Überlieferungsfehler. Und weiß man manchmal nicht, wer hat das jetzt wirklich gesagt. Wie kann man das lösen? Ganz einfach. Der Hadith-Gelehrte vergleicht die Überlieferung miteinander. Weil ein Hadith wird nicht in der Regel von einer Person überliefert, sondern von vielen. Du hast den Hadith einmal bei Bukhari, dann hast du ihn bei Muslim, dann hast du ihn bei Musannaf Abd al-Razzaq, dann hast du ihn bei Ibn Abi Shayba, dann hast du ihn bei Al-Bayhaqi. Du hast in verschiedenen Büchern den gleichen Hadith über andere Überlieferungswege und dann erkennst du sehr leicht, wer hat was gesagt. Weil manchmal macht der eine es deutlicher als ein anderer und dadurch löst man diese Fehler. Na, ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle inshallah ta'ala Stopp. Und bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass uns Erfolg verleiht, die Sunnah unseres Propheten a.s.w. auf beste Art und Weise umzusetzen. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa baraka ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.